Ban Ki-moon, dem UN-Generalsekretär, waren Wut, aber vor allem die Enttäuschung anzusehen und anzuhören. 5 Atomtests Nordkoreas, alle in seiner jetzt fast 10-jährigen Amtszeit als UN-Generalsekretär. Für den gebürtigen Südkoreaner, der mit großen Hoffnungen, die koreanische Halbinsel als UN-Generalsekretär befrieden zu können, 2006 ins Amt kam, war der jetzt 5. Atomtest Nordkoreas auch ein persönliches Scheitern. Practically speaking, mein eigener Wunsch und meine Initiativen haben keine Früchte getragen in dieser sich ständig ändernden Lage auf der koreanischen Halbinsel. Die Wortwahl des UN-Generalsekretärs unzweideutig. Der neue Atomtest, der stärkste Nordkoreas bisher, sei ein erneuter, dreister Bruch aller Resolutionen, die der Sicherheitsrat bisher gefasst habe. This is yet another brazen breach of the resolutions of the Security Council. Allein 8-mal war das höchste UN-Gremium in diesem Jahr zum Thema Nordkorea zusammengetreten. Die nächste Sondersitzung heute am späten Abend deutscher Zeit. Erst im März hatten der 15 Nationen umfassende Rat, darunter auch Nordkoreas letzter Verbündeter China, das schärfste Sanktionspaket aller Zeiten gegen Nordkorea geschnürt. Offenbar bisher ohne Wirkung. Auch deshalb forderte Ban Ki-moon jetzt in New York nicht explizit neue, noch massivere Sanktionen, sondern wandte sich an die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Da der Sicherheitsrat solche Maßnahmen beschlossen hat, sollten jetzt alle Mitglieder der UN diese bestehende Resolution auch wirklich umsetzen. Direkt an Nordkorea adressiert, sagte Ban Ki-moon, statt Atomwaffen und ballistische Raketen entwickeln zu wollen, sollte sich die Führung in Pjöngjang lieber um das Wohlergehen des eigenen Volkes kümmern. Der Appell von Ban Ki-moon im Namen der gesamten Staatengemeinschaft an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un: Kehren Sie um, revidieren Sie Ihren Kurs und verpflichten Sie sich zu atomarer Abrüstung. I reiterate the united call of the international community on the leadership of the DPRK to reverse its course and commit to a path of denuclearization.